Ich heiße Leo und wache vor dem Haus. Keiner kommt hier rein und keiner kommt hier raus. Ich heiße Leo, ich bin ein dicker Hund. Und mein Gebiss, das ist gewiss, für dich nicht gesund. Man nennt mich Wadenbeißer, Straßenscheißer, superheißer, Joggerreißer, 100 Meter Fußballtöter, superblöder Straßenköter, angstbereiter Straßenfighter, Wüstestreiter und so weiter. Ist mir doch egal, denn ich heiße Leo und find das ganz normal. Und kommt ein Fremder, dann knurre ich ihn an. Und will er klingeln, ich bell so laut ich kann. Ich bin grausam, so grausam wie die Wälder, die mich gemein, Tag aus Tag ein, an der Kette hält. Denn ich bin Wadenbeißer, Straßenscheißer, superheißer, Joggerreißer, 100 Meter Fußballtöter, superblöder Straßenköter, angstbereiter Straßenfighter, Wüstestreiter und so weiter. Ist mir doch egal, denn ich heiße Leo und find das ganz normal. Aber dann manchmal, so dreimal nur am Tag, da werd ich plötzlich zum Hund, der jeden mag. Denn wir gehen spazieren durch die Welt, schnuppern Steine an der Leine, die mich fast nicht hält. Und ich wär ein ganz lieber Gassifieber, Löchleingraber, Stöckchenhaber, Stöckchenholer, Stöckchenknacker, Nachbar vor die Tür hin, Kacker, Wackelschwanz gestreichelt, wär der süßste Bauer von der Erde, klar auf jeden Fall. Denn ich heiß Leo. Und jetzt wirf's nochmal. Komm, Herrchen, wirf nochmal das Stöckchen. Du machst das so nett. Komm, wirf das Stöckchen. Wirf, wirf. Wirf, wirf.